Drei Wochen nachdem Beo gefallen war, war der Krieg zu Ende. Mit dem Waffenstillstand kam eine andere Welt. Nicht eine politisch veränderte Welt natürlich, aber der Geschmack hatte sich geändert. Das Jazz-Zeitalter hatte begonnen. Die neue Ära setzte Stella außer Kurs. Das ging natürlich sehr langsam, aber in unaufhaltsamen Verfall vor sich. Und unsere Beziehung nahm eine tragikomische Wendung. Plötzlich brach ein erbitterter Streit aus über die Frage, was mit all den Briefen geschehen sollte, die wir beide einander geschrieben und, wie es schien, beide aufbewahrt hatten. Dezember 1920. Joey, ich erhielt einen Brief von einem Verleger, über den ich sehr gern deine Meinung hören möchte. Er enthält eine Art Vertrag für mein Buch und ich habe Angst davor. Übrigens, eine Freundin schreibt mir aus New York ganz begeistert über die Aufführung von Haus Herzenstod. Es wäre nicht sehr nett von dir, wenn du mich bei der Rollenbesetzung für eine Londoner Produktion übergehen würdest. Geliebteste, ich kann dich nicht mit ins Ensemble von Haus Herzenstod nehmen. Du hast mich bis zum Äußersten eingeschüchtert. Eher würde ich gegen Carpentier in den Boxring steigen. Und die übrigen Schauspieler würden sofort in Streik treten. Darüber werde ich nie hinwegkommen. Es ist so schade. Indessen, ich kann nicht mehr weinen. Ja, es ist schade, dass du nicht mehr weinen kannst. Das kann doch jede Schauspielerin, du Krokodil. Die Sache mit dem Buch macht mir Sorge. Was hast du denn geschrieben? Über dein Leben oder meins? Oder beides? Lass dich auf keinen Fall auf einen Verlagsvertrag ein, ohne sachverständigen Rat einzuholen. Alle Verlagsverträge sind Fallgruben für Dummköpfe. Dir eine Woche Frist geben, das ist mit anderen Worten der Versuch, dich zu etwas Übereiltem zu nötigen. Das ist ein Ultimatum, dem man am besten eine Nase dreht. Du weißt, ich kann weder schreiben noch buchstabieren, noch kann ich spinnen, noch Theater spielen. Meine Worte umschlingen sich auf unsittliche Weise und als einzige Interpunktion kenne ich nur den Gedankenstrich. Bitte, hilf mir. Ach, Stella, Stella, warum hat Gott uns miteinander heimgesucht? Dein Buch sollte den Titel erhalten, die Autobiografie einer Zauberin. Ich glaube, du wirst ganz leicht in Fluss kommen, wenn du, nachdem du all deine alten, großen Erfolge von vor 20 Jahren abgeleiert hast, einen Doppelstrich ziehst und den Rest der Geschichte über deine Bühnenliebhaber schreibst. Von Beerbohm Tree angefangen, dessen Frack du mit den leidenschaftlichen Umschlingungen deiner stark gepuderten Arme so zurichtetest, dass der Ärmste einem Zebra glich, bis zu Gerald du Maurier, dessen Herzensergüsse du auf offener Bühne mit den Worten kommentiertest: Großer Gott, und mit so einer Visage soll man eine Liebesszene spielen. Joey, was ich von dir erwarte, ist dein kluger Rat, wie man auf eine geschriebene Seite genug Wahrheit bringen könnte. Ich schicke dir hier eine Abschrift der Briefe, die ich mit deiner Zustimmung zur Veröffentlichung vorschlage. Da ich das Buch sowieso werde lesen müssen, lass mich lieber gleich die Korrektur voranlesen. Ich könnte die Korrekturen bezüglich Rechtschreibung, Interpunktion und so weiter für dich machen und könnte vielleicht einige Gefährlichkeiten entdecken, an die du vielleicht nicht gedacht hast. Es gibt da sicherlich Stellen, auf die hin dein Frederick sofort eine Scheidung durchsetzen könnte. Bitte lass Frederick aus dem Spiel. Ich dachte, du wüsstest, dass er mich vor 2 Jahren verlassen hat. Ich schreibe gerade einige autobiografische Skizzen für die bevorstehende Gesamtausgabe meiner Werke. Nimm einmal an, ich würde darin deine intimsten Briefe zitieren. Glaubst du, irgendeine Erklärung, dass du mir die Erlaubnis dazu geben würdest, könnte mich davor bewahren, als unvorstellbarer Schuft und eitler Gag dazustehen? Bitte, du kannst jeden beliebigen Brief von mir drucken lassen. Vorausgesetzt, dass du die Grammatik korrigierst und die fehlende Interpunktion hinzufügst. Und du kannst auch alle für mich uninteressanten Dinge, die Charlotte wehtun könnten, streichen. Ah, jetzt verstehe ich durchaus deine heftige Abneigung, mich das ganze Buch lesen zu lassen. Du hast einen Verstandeshochmut. Was willst du eigentlich, Joey? Sag, Joey, was willst du eigentlich? Du warst es doch, der an den Verleger schrieb: Ich überlasse die Veröffentlichung dieser Briefe ganz dem Gutdünken von Mrs. Patrick Campbell. Mit einem Schmiedehammer müsste man dir gewisse Begriffe einbläuen, damit du dich endlich einmal selbst in dem Lichte siehst, in dem andere dich unweigerlich sehen werden, wenn dieses Buch erscheint. Du kannst mir so viel Unfreundliches und Grausames sagen, wie du willst. Du kannst mich mit 1000 Schmiedehämmern bearbeiten. Keiner kann mir überhaupt noch wehtun. Ist das nicht wunderbar? Ich sehe, man muss mit dir wie mit einem 9-jährigen Kind sprechen. Geh doch einmal von der Voraussetzung aus, dass die Veröffentlichung vertraulicher Briefe unter ehrenhaften Leuten unstatthaft ist. Wenn es Liebesbriefe sind, wird die Schwierigkeit verzehnfacht, verhundertfacht, vertausendfacht. Sind es Liebesbriefe eines verheirateten Mannes an eine Frau, die nicht seine Frau ist und die zu der Zeit mit einem anderen Mann verlobt war, den sie bald darauf heiratet, dann wird aus dieser Schwierigkeit etwas ungeheuerlich Unmögliches. Veröffentlicht der Mann sie, ist er ein Schurke, und wenn die Frau sie veröffentlicht, ist sie eine Bestie. Angesichts dieser klaren Verhältnisse fragst du mich in einem Fort, warum du die Briefe nicht veröffentlichen sollst. Du könntest mich ebenso gut fragen, warum du nicht Taschendiebin oder Straßendirne werden sollst. Mir ist vor Empörung über deine Unverschämtheit so heiß geworden, dass ich die Kälte nicht spüre. Du willst mein Buch ruinieren. Du willst meine Geschichte verderben. Du willst vor der Welt gerade das zu verstecken versuchen, was sie interessant gemacht hätte. Die erotischen Spielereien eines Löwen ohne Begierde. Hast du nicht einen Liebesbrief von Maeterlinck oder einem anderen aus deiner Autorensammlung? Sie werden toben, wenn du sie alle weglässt. Das heißt, falls sie dir nette Briefe geschrieben haben. Du musst doch noch andere Liebesbriefe haben. Du kannst doch nicht als die ungeheure, wunderbare Schönheit dastehen, die nur einen Fang gemacht hat. Einen alten Idioten von 56. Warte nur, bis du die Briefe von Pinero, Maeterlinck, James Barry, Oscar Wilde etc. gelesen hast. Dann wird es dir schon leid tun, nur der Zweitbeste zu sein. Oder noch weniger? Es ist wirklich traurig. Du kriechst an der Erde, anstatt in den Himmel zu fliegen, indem du diese köstlichen Briefe herausnimmst. Stella, du bist eine solche Närrin, eine solche Närrin. Weißt du, warum ich diese köstlichen Stellen, wie du sie nennst, herausgenommen habe? Weil ich nicht der Gaul sein will, auf dem du, wie Lady Godiva, nackt durch die Straßen reitest. Genau dieses epileptische Um-sich-Schlagen ist es, das dich daran hindert, der Übermensch zu sein, der du so gerne sein möchtest. Und für den du dich hältst. Was von den Briefen nach deiner Zensur noch übrig geblieben ist, ist überhaupt nichts. Nur seichtes Geschwätz. Was du mir da zusammengestrichen hast, das gäbe von mir und meinen Gefühlen ein völlig falsches Bild. Ich habe nicht mit einem Super-Casanova geflirtet. Das sind lauter Lügen, du Heuchler. Ich war jemandem sehr zugetan, der sich als ein ganz gewöhnliches Individuum entpuppt. Bei Gott. Deshalb bleibt mir nichts anderes übrig, als mit dem Feuerhaken auf dich loszuhauen, mit beiden Händen, ohne Respekt für die paar dünnen Haare, die du noch hast, und dich einfach totzuschlagen. Ich werde also von den Briefen drucken lassen, was mir gefällt. Und wenn du nicht gemeint hast, was du geschrieben hast, dann hättest du es nicht schreiben sollen. Sei du schön dankbar, wenn ich genug streiche und genug drin lasse, dass du dich überhaupt jemals wieder vor dem Publikum blicken lassen kannst. Fang du nur gleich an zu beten. Ich habe deinen Brief, der mir absolute Vollmacht gibt. Also sei du nur sehr höflich zu mir. Es hat gar keinen Zweck, sich dir gegenüber wie ein Gentleman zu benehmen. Du hast widerrufen, du hast dein Wort zurückgenommen. Das tust du immer. Gestern las ich in der Zeitung, du wärst jetzt nicht mehr populär. Und noch etwas. Wenn du wieder mal Lust verspüren solltest, eine Schauspielerin zu behexen, dann missbrauche sie nicht dazu, deine Frau zu ärgern. Das war das Allergemeinste, was du getan hast. Pfui. Du amüsierst mich nicht mehr. Ein Mann, der nicht zu seinem Wort steht, der ist, ein Ire.